Now here's one that's hot from the record presses. Yeah, this is a new disco sound. Wanna hear it right now? Welcome, party people, in this wonderful place and enter into the sounds of Beat Production. Yeah! Check this out. Music take full control. Ja, Montagabend 20.07 Uhr und da heißt wieder Nachtschwärmerzeit. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Ja, und dann haben wir natürlich wieder unser Gewinnspiel kurz nach halb. Einen alten Bekannten des seines Zeichens Schuhverkäufer. Husta, husta, ho. Und natürlich viel Spaß. Ich habe schon wieder Stress. El, komm, du kannst meine Sendung hier kurz mal ankündigen, ha? Komm! Charlie, du bist eine echte Dumpfbacke. Ja, aber sag mal was, komm, auf! Ey, Nachtschwärmer, jetzt kommt eine geile Sendung! Daddy's girl and fast, oh. Peaceful Little Runaway. Bon Jovi. One, two, three, and. Ja, hier ist wieder die fröhliche Welle auf der 100,4. Jetzt Rabatz. Juhu! Wahnsinn! Tja, dieser Look ist echt unschlagbar. Ja! Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas. Ja! Jetzt habe ich einen kleinen Geheimtipp. Und zwar zack, zack. Love Transmission von A-Speed Syndicate. Könnte was werden, Nachschwärmer, was meint ihr? Wir werden es dann auf der Top 100 Liste sehen. Thanks. Popmusik ist doch was Schönes. Und du bist blöd! Ra la la la la la la la la. Hey.

Okay. Yo, that's the disco hit. Und jetzt leid, macht's auf. Jetzt kommt die volkstümliche Hitparade. Hey! One, two! Hey, ja, hey, hey! Hier ist die fröhliche Welle aus Mannmann. Charlie macht einfach Spaß. Wir haben Gäste aus der Steiermark hier. Haben wir eine Stimme? Langsam findet der Tag sein Ende und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straßen, da singt einer Blowing in the Wind. Steht da ganz verloren und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer Buhr. Wochenlang steh ich schon da, wochenlang lag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum narrisch werden, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur, ich frag mich, was ich da tue. Ich will wieder heim, ich fühl mich da so allein. Brauch kein großes Geld, ich will heim auf Fürstenfeld. Da gibt's eine Szene, da muss hin. Was die wollen, das sollen sie schreien. Mir kann die Szene gestohlen bleiben. Da geh ich gestern in Sophia. Fangt der General an zum Rein mit mir. Schwarze Lippen, kleine Haar. Da kann's ja Angst in wirklich wahr. Sag mal da! Niemals spür ich mehr in Wien. Wien hat mich gar nicht verdient. Ich spür höchstens noch in Graz. Sie Nabelkirchen und Stinaz. Ich brauch kein Gürtel, ich brauch kein Ring. Ich will zurück in den Semmering. Ich brauch nur das bisschen Geld für die Fahrt nach Fürstenfeld. Ohne Zahle! Ich will wieder heim. Ich fühl mich da so allein. Brauch kein großes Geld. Ich will heim nach Fürstenfeld. Ich will Hamm nach Fürstenfeld. Ja, interpretiert von Jugend Klostertal ist das. Ichi. Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. War genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur neu. Neus Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 20 Uhr und 31 Minuten, Radio Lillisfest aus Baden-Baden. Zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Hering ist der Powerhappen, ja, den kannst dir ganz leicht schnappen. Willst du echte Power haben, musst du nur nach Hering fragen. Hering, ja, der Powerhappen. Gönnst du dir den Powerhappen, wird's auch mit der Liebe klappen. Alles andere für die Schlappen, mir aber schmeckt der Powerhappen. Gönn ich mir. Hallihallo, da sind wir schon. Gestatten, alten Münster. Habe die Ehre, Oberdorfer. Wir sind wir. Jetzt ein super Bier. Wir bringen den Genuss. Mit dem Bügelverschluss. Wir sind hip, wir sind top. Denn wir haben den Überblopp. Oberdorfer Weißbier und Altenmünster Brauerbier. Jetzt neu, auch in der Drittelliter Bügelflasche. Oh Mann, sind die cool. Ja, richtig gehört, das ist Loft. Die kommen live ins Gummibär nach Pforzheim am Freitag, den 11.03. Die Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei uns im Gummibär. Der Hammer, Loft live im Gummibär. It's fantastic. Disco-Stress? Die Erde unter nächste Woche. Mir egal, bin im Disco-Stress. Genau. Für Benzin. Erstmal schönen Dank für den Besuch vom vergangenen Monat bei Charlie. Und zwar war das am Freitag in Deilingen und am Untersmatt am Skilift. Samstag war Schramberg-Sulgen dran und Riedöschingen. Dann diese Woche am Freitag, den 4. März, Bräunlingen, nee, Donaueschingen in der Stadthalle. Und am Samstag, Appenweier, Schwarzwaldhalle, Rietzels im Ilsers, Festhalle, Speichingen, alte Stadthalle und Föhrenbach, Festhalle. Das ist der echte Stress. Auch die Braut verloren und wenn ich sie wieder finde im Flimmerlicht, schrei ich ihr galant was Nettes ins Gesicht. Und egal, bin im Disco-Stress, der Bass tritt dumpf mir in den Bauch. Und das Schlagzeug auch. Yeah, I'm in dem Disco-Stress. Wenn die anderen aufstehen, dann geh ich erst schlafen. Sicher wird man mich mit Verachtung strafen. Aber im Geheimen wären sicherlich alle einmal gerne so geschaffen. Disco, Disco. Ja, Nachtschwärmer, nach dem nächsten Song kommt unser Gewinnspiel. Und nun, meine Damen und Herrlichkeiten, zur nächsten Sensation. Dem Programm wird nichts geändert. 1, 2, 3, 4. Musik. 1, 2, 3, 4. Yeah! Jetzt kommt gleich unser Gewinnspiel und da kommt wieder ein Mix und 5 Interpreten werden wie immer gesucht. Breaking my heart. Vielleicht war es in eigener Sache. Ab morgen existiert der Begriff Radio Ladiesfest nicht mehr. Auch Victoria, sondern das heißt dann 100,4 ihr Radio von hier. Aber da müsst ihr euch nichts draus machen. Ihr seid trotzdem immerhin richtig. Immer noch auf der 100,4. Nach wie vor. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Darf ich bitten? Na gut, dann zünde das Ding mal. Hey, young gents, we have many questions. Radio gents, this is the show. Radio Games, das Gewinnspiel für den hellen Nachtschwärmer. Und die Songs, die jetzt kommen, die kennt ihr alle. Durch die Bank alle. Ja, genau. 3, 2, 1, 5. Das ist der erste. Please don't go. Don't go. on, let's do it some more. That one filled the dance floor. Come on, let's do it some more. Könnt ihr nochmal die Telefonnummer nennen, Nachschwimmer? Aber die kennt ihr alle schon auswendig. 07229 30 77 30. Okay, wer es jetzt noch nicht weiß, der errät es nie. Power Play. Music Power, Power, Power. Yeah. Mickey von der Tagebaut ACDC. Sonnenschirme, jetzt habe ich jemand in der Leitung. Und zwar ist es die Alexandra aus Heilbronn. Sie ist 20. Hallo Alexandra. Hallo. Ja, wie kriegst du uns rein in Heilbronn? Über Antenne oder über Kabel? Ich glaube über Kabel. Ich weiß nicht, die Anlage von meinem Vater. Ach so, gut. Ja, jetzt schmetter mir mal fünf Interpreten entgegen. Oh Gott, Right Set Fat. Ja. Opus 3. Ja. Snap. U96. Genau. Und die Prinzen. Ja! Super! Das ist richtig. Alexandra, bleib dran. Du hast gewonnen. Juhu! Alle anderen legen bitte auf. Schulz, vollstrecken Sie! Nun, Strafe muss sein, denn vor dem Fernsehen kommt Charlie. Oh. Yeah. Yes!

Dazu muss man nichts mehr sagen. Ist 17. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Wow, wow, wow. Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. Und hier ist immer noch euer Charlie. Und ich habe ja wieder mit einem da. Der stellt mir ja wieder die Show montags auf RTL. Peck, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ja, ja, El, ich weiß, dass du es auf mich abgesehen hast. Spiel ich jetzt diese Platte? Immer und immer wieder, bis meine Ohren bluten. Das kannst du haben, Elle. Du bist mein Plattenspieler. Du sollst die Freude mit mir teilen. Loft. El, hast du diese Platte auch, Holland? Oder Peg, oder was habt ihr jetzt gerade wieder? Charlie, du hast ihn bei unserer Hochzeit kennengelernt. Bei eurer Hochzeit, ja? Ja, ja, ja, genau. Du, du hast eine ganz scharfe Tochter, El, die Kell. Das ist ja sagenhaft. Rühr sie an und ich häng dich an deinem Dickdarm auf. Wir werden gleich so böse sein, El. Na gut, okay, ich lass die Finger low davon. Bevor wir knietief in deinem Blut warten, geh doch lieber rüber zum Radio und hör zu, ob sie mein Lied spielen. Respect Maximum, no lock. Big things are gone. Rich around keep pumping nice off the land. I am a Rasta man and not a uncle Tom. Coming rain from the world just like a storm. The world will remember me when we gone. Just telling the people that we keep calm. Don't give up the fight, keep holding on. Slow down my breath on the heart of man. Come on, come on, let me tell you what I want. Ring, come ring the alarm. Hold on, hold on. Big things are gone. Sweet music will make you feel warm. Enjoy life now, don't wait till it's gone. Try to remember the day you was born. The wisdom of life, keep you holding on. Live right and you can go. Ja, diese Gruppe Loft ist am Freitag, den 11.03. in Pforzheim in der Disco Gummibär. Und da habe ich ja letzte Woche schon Karten verlost. Und da können wir wieder ein paar Karten meinen Nachtschwärmern nicht vorenthalten. Ha? Wie machen wir das? Er ruft einfach an 07229 30 77 30 und die ersten 10, die bekommen von Loft je eine Eintrittskarte. Summer, summer, schön wär's. Uno, dos, tres, cuatro. I would walk 500 more. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I'm gonna be 500 miles. And I would walk 500 miles. And I would walk 500 more. Just to see the man who walked 1,000 miles and fall down at your door. Woo! Yay! Let's go. My, oh, my, oh, my. First time you... She's so naked. Gimme, gimme. Charlie macht einfach Spaß. Get away, get away, you're my getaway. Get away, baby, I wanna break out. Get away, get away, you're my getaway. Get away, get away. To the music, jump up and party. Open your mind, I'm your getaway. Max, Getaway läuft auf MTV, Viva und überall Tag und Nacht. Und das ist der Nachtschwimmer-Remix. Extra für euch. Und da habe ich am Anfang einen Song laufen lassen, Love Grants Mission von East Beat Syndicate. 1000 Anrufe sind gekommen. Ich bring sie nochmal. Uno, dos, uno, dos, tres. We'll be right back. jetzt kommt ein Bombenwitz. Die Mutter: Als ich in deinem Alter war, habe ich ein Tagebuch geführt. Die Tochter: Wie zickig und altmodisch, Mutter. Ich führe eine Kartei. Also ich fand's lustig. Also so geht's nicht weiter, gell? Nachtschwimmer, das Wahnsinnjahr, schon wieder fast die ersten anderthalb Stunden, heute am 28. Februar. Ganz kurz ein Gruß, der zugefaxt worden ist, der P. Fröhlich aus Ettlingen, nehme ich an, grüßt Herrn Gräser, Thorsten Ziegler, Daniel Kuck, Dedrick Lange und den Benjamin. Vielleicht Benjamin Blümchen, ha? Tada! Hey, aber da habe ich noch was für euch. Hey Leute, oh verdammt! Ah! Wow, was für ein geiles Programm, ey! I like the love, and I like the peaceful. I wish everyone I know could stand in the hard life. I hold a hand, I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to start? Burning like a beacon in the night. Oh, welcome to Heartland. Oh, oh, Heartland. Oh, oh, Heartland. Für 49 Mark kriegt man heutzutage, na, zum Beispiel eine Doppel-CD mit Volksmusik. Aber die haben Sie doch sicher schon in der Schrankwand stehen, oder? Bei der Bahn kriegen Sie für 49 Mark das Guten-Abend-Ticket. Damit können Sie fahren, soweit Sie wollen. Zwischen 19 und 2 Uhr, zwischen Flensburg und Berchtesgaden, zwischen dem 14. Februar und 31. August. Wenn das nicht besser ist, als immer nur zu Hause auf Ihre Schrankwand zu gucken. Unternehmen Zukunft, Deutsche Bahn. Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage, aber es ist auch noch nicht Schluss für heute. Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Es liegen keine Meldungen vor. Radio Ladies First aus Baden-Baden.